بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنام الله سأل بام اسمه الله زيجن هاي البمات زشكايد من بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nachdem wir, Alhamdulillah, beim letzten Mal mit den beiden Vergesslichkeiten der Werfung zu Sajdata al-Sahu fertig geworden sind, beginnen wir heute, inshallah ta'ala, mit dem darauffolgenden Kapitel, in dem es um die freiwilligen Gebete geht. Die freiwilligen Gebete, die man im Arabischen unterschiedlich bezeichnet. Manche nennen es Nafilah-Gebete, manche nennen es Sunnah-Gebete. All diese verschiedenen, oder Tatawwa-Gebete, das sind alles verschiedene Bezeichnungen für freiwillige Gebete. Und damit meinen wir grundsätzlich alle Gebete, bis auf die fünf Fard-Gebete. Und zur Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal gehört es, dass er uns diese Gebete im Gegensatz zu den fünf Pflichtgebeten zu freiwilligen Gebeten gemacht hat, durch die wir in erster Linie Allahs Zufriedenheit erlangen können. Denn es gibt viele Überlieferungen über den hohen Wert dieser verschiedenen Gebete, wie zum Beispiel die Ratiba-Gebete, die vor und nach den fünf Pflichtgebeten gesetzt worden sind. Oder über andere Gebete, wie das Duha-Gebet, sind verschiedene Überlieferungen uns überliefert worden, über die Vorzüglichkeit dieser Gebete. Und ebenso sind diese Gebete wie eine Art Vorbereitung auf das eigentliche Gebet. Denn eine Person, die direkt in ein Fardgebet hineingeht, ist mit Sicherheit nicht gleich aufmerksam wie eine Person, die vorher sich gewaschen hat, zur Moschee begeben hat, sein Sunnah-Gebet verrichtet hat, Allah subhanahu wa ta'ala gedacht hat, Koran gelesen hat, bis der Imam kommt und dann mit ihm betet. Er ist in einer ganz anderen Verfassung, in einer ganz anderen Situation. Ebenso diese freiwilligen Gebete hat uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass sie den Mangel ergänzen, den Mangel beseitigen, den wir verursachen durch unsere Pflichtgebete. Das heißt, wenn jemand seine Pflichtgebete nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise erfüllt hat, dann sind diese Gebete eine Art Ergänzung für die Pflichtgebete. Und noch viele andere Dinge gibt es. Jemand, der auf die freiwilligen Gebete achtet, ist jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Denn Allah azza wa jal liebt diejenigen, die besonders die Pflichten erfüllen. Und jemand, der freiwillige Gebete erfüllt, wird die Pflichtgebete erst recht erfüllen. Und so weiter und so fort gibt es viele Vorzüglichkeiten für diese freiwilligen Gebete. Und zuletzt sei auch noch erwähnt, dass eine Person, die auf die freiwilligen Gebete achtet, viel unwahrscheinlicher ist es in ihrem Fall, dass sie irgendwann einmal nachlässig wird, was ihre Pflichtgebete angeht, im Gegensatz zu einer Person, die nur ihre Pflichtgebete verrichtet, wenn sie einmal nachlässig ist und wenn sie einmal faul ist, wenn sie einmal nicht so motiviert ist. Woran soll sie sparen an ihren Gebeten, wenn sie sowieso nur Pflichtgebete macht? Und diese freiwilligen Gebete sind von zweierlei Art. Es gibt Gebete, die eine bestimmte Ursache haben, warum man sie verrichtet. Und es gibt Gebete, die keine bestimmte Ursache haben. Das heißt also, es gibt bei manchen Gebeten einen Grund, warum man dieses Gebet verrichtet. Und das sind diejenigen Gebete, die man Muqayyad nennt. Muqayyad heißt eben eingeschränkt. Und dazu gehören zum Beispiel die Ratiba-Gebete. Denn das Ratiba-Gebet, wie zum Beispiel dazu gehört, die Ratiba-Gebete sind diejenigen Sunnah-Gebete, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor bzw. nach den Fardgebeten verrichtet hat. Hier sehen wir, wenn wir also die zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet verrichten, vor dem Morgengebet verrichten, dann ist der Grund, warum wir diese beiden Raka'a verrichten, ist, dass die Fajr-Zeit eingetroffen ist und weil wir danach das Fardgebet verrichten möchten. Deswegen ist der Grund dafür das Fardgebet bzw. das Eintreffen der Fajr-Zeit. Das nennt man Muqayyad, das nennt man eingeschränkt, weil sie eben beschränkt ist auf eine bestimmte Ursache, auf eine bestimmte Zeit in diesem Fall. Ebenso gibt es auf der anderen Seite die Möglichkeit für einen Muslim Gebete zu verrichten, grundlos Gebete zu verrichten. Er kann sich einfach so aufstellen und zwei Raka'a verrichten, Beispiel zwischen Maghrib und Isha, du hast nach dem Maghrib deine zwei Raka'a verrichtet und du möchtest jetzt weitere zwei Raka'a verrichten oder nochmal zwei und nochmal zwei und nochmal zwei. All das wäre also ohne einen bestimmten Grund und diese Form von freiwilligen Gebeten würde man als Mutlaq Nafila bezeichnen, das heißt einfach uneingeschränkte freiwillige Gebete. Diese Gebete sind natürlich unterschiedlich wertvoll, je nachdem, was in Bezug auf sie überliefert worden ist. Manche Ulama sind der Ansicht, dass das Nachtgebet das beste Muqayyad-Gebet ist. Und manche sagen, dass das beste Muqayyad-Gebet das Gebet bei Sonnenfinsternis bzw. bei Mondfinsternis ist. Wie dem auch sei, sollte der Muslim diese Gebete versuchen nicht zu unterlassen, auch wenn er nur einen Teil davon verrichtet. Das heißt, auch wenn er nur ein wenig in der Nacht betet oder wenn er nur ein wenig betet, wenn die Sonne sich verfinstert hat oder der Mond sich verfinstert hat. Wir beginnen mit demjenigen Gebet, wir beginnen jetzt mit der Erläuterung eines dieser Muqayyad Nafila, das sicherlich zu den besten Gebeten gehört. Manche Gelehrte sagen, das ist das beste Gebet, das man täglich verrichten kann an Muqayyad Nafila. Und es ist das Witr-Gebet. Es ist das Witr-Gebet. Das Witr-Gebet, das Wort Witr kommt im Arabischen oder bedeutet auf Arabisch ungerade Anzahl. Ungerade Anzahl. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei diesem Gebet nach einer Auslegung. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Und Al-Watr, und ein anderer Leser, Al-Witr ist eben die ungerade Anzahl. Manche sagen, damit ist das Salat Al-Witr gemeint. Allah schwört beim Schaf'i-Gebet als auch beim Witr-Gebet. Und eine andere Auslegung ist, Al-Shafi' ist die Schöpfung Allahs, weil sie immer zweifach vorkommt. Das Witr ist eben einer der Namen Allahs, Azza wa Jal, wie der Prophet uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wie dem auch sei, ihr wisst ja, haben wir gelernt im Tafsir, dass wenn ein Wort im Arabischen auf mehr als eine Art ausgelegt werden kann, dann, und alle diese Auslegungen widersprechen sich nicht gegenseitig, dann nennt man das auf Arabisch Ikhtilaf Tanawwu' und bedeutet so, im weitesten Sinne Meinungsverschiedenheit, die sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern eine Meinungsverschiedenheit, die sich gegenseitig ergänzt. Das heißt, die verschiedenen Meinungen, alle passen unter diese Eier und alle sind korrekt und schließen sich nicht gegenseitig aus. Im Gegensatz, es gibt eine zweite Art von Meinungsverschiedenheit, das ist eine sich widersprechende Meinungsverschiedenheit. Auf Arabisch sagt man Ikhtilaf Tadad. Das bedeutet also, der eine sagt links, der andere sagt rechts. Der eine sagt haram, der andere sagt halal. Das ist eine sich widersprechende Meinungsverschiedenheit. Aber wenn man sagt, Witr bedeutet einer der Namen Allahs, oder wenn man sagt, Witr bedeutet das Salat Witr, dann ist das keine sich widersprechende Auslegung. Wie dem auch sei, was ist damit letztendlich gemeint? Damit meinen wir ein Salat, das wir in der Nacht in ungerader Anzahl verrichten. Das ist, was wir mit dem Witr-Gebet meinen. Was ist das Urteil über dieses Witr-Gebet? Die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass dieses Witr-Gebet eine Sunna ist. Das heißt, es ist eine freiwillige Tat ist. Allerdings eine freiwillige Tat, die man auf keinen Fall unterlassen sollte. Warum? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat erstens einmal dazu aufgefordert, dieses Gebet zu verrichten. Er sagte, أوتروا يا أهل القرآن, das heißt, o Leute des Koran, das heißt, o Muslime, o Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verrichtet das Witr-Gebet. فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ, denn Allah ist ein einziger Und denn Allah ist von ungerader Anzahl und so liebt er die ungerade Anzahl. Das ist die eine Sache. Der zweite, das heißt, er hat sallallahu alaihi wasallam darauf, dazu aufgefordert und auch gleichzeitig hat er sallallahu alaihi wasallam es selbst umgesetzt. Und bei seiner Umsetzung finden wir, dass dieses Witr-Gebet, dass er das nicht nur verrichtet hat, während er zu Hause war, sondern auch wenn er auf Reisen gewesen ist. Auch wenn er auf Reisen gewesen ist, hat er das Gebet verrichtet, wie es uns mehrere Sahaba berichten, wie Ibn Umar und Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Das heißt, dieses Gebet hat der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, im Gegensatz zu den Ratiba-Gebeten auf der Reise nicht unterlassen. Mit Ausnahme natürlich des Ratiba-Gebet vor dem Fajr-Gebet hat er auch nicht auf der Reise unterlassen, alaihi salatu wassalam. Deswegen ist es eine Sunnah, quasi Muakkada. Das heißt, Muakkada heißt etwas, was schon fast Pflicht ist. Etwas, was schon fast Pflicht ist, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es nicht unterlassen hat. Und auch sagte er alaihi salatu wassalam in einer anderen Überlieferung, Al-Witru haqq, faman lam yutir falaysa minna. Das heißt, das Witr-Gebet hat man unbedingt zu verrichten. Wer es nicht verrichtet, gehört nicht zu uns. Wer es nicht verrichtet, gehört nicht zu uns. Und das wiederholte er sallallahu alaihi wasallam dreimal hintereinander. Deswegen ist es zwar keine Pflicht, wie wir gesagt haben, aber es ist sehr nahe daran, eine Pflicht zu sein. Dieses Witr-Gebet beginnt nach dem Isha-Gebet, beginnt nach dem Isha-Gebet und endet mit der Fajr-Zeit, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah. Das heißt, das Witr-Gebet beginnt nach dem Isha-Gebet und endet mit dem Beginn der Fajr-Zeit, mit dem Beginn der Morgendämmerung. Und das entnehmen wir aus der folgenden Überlieferung von Abu al-Walid al-Adawi. Er sagte, der Gesandte, ich lese direkt auf Deutsch die Übersetzung vor, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu uns hinaus und sagte, Allah hat euch ein Gebet mehr gegeben, welches besser für euch ist als eine Herde roter Kamele. Es ist das Witr-Gebet. Er hat es euch zwischen dem Isha und dem Anbruch der Morgendämmerung gesetzt. Und aus diesem Hadith entnehmen wir verschiedene Angelegenheiten, aber unter anderem, dass grundsätzlich ein Gottesdienst, dass man grundsätzlich sich Allah Azza wa Jalla nicht nähern darf, es sei denn auf vorgeschriebene Art und Weise. Wie entnehmen wir das aus diesem Hadith? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch ein Gebet mehr gegeben. Inna Allah Azza wa Jalla qad amaddakum bi salah. Das heißt, Allah hat euch ein Gebet mehr gegeben. Wenn er es uns nicht gegeben hätte, dieses Gebet, hätten wir es nicht verrichten dürfen. Subhanallah. Insofern gilt hier, solange etwas nicht klar bewiesen ist, dass es etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, wodurch man sich Allah azza wa jalla nähern kann, darf man diese Sache nicht machen, bis man davon überzeugt ist, bis man diese Sache weiß. So viel zur Zeit, in der das Witr-Gebet verrichtet wird. Und daraus ergibt sich Folgendes. Wenn jemand das Witr-Gebet verrichtet zur falschen Zeit, indem er zum Beispiel es verrichtet zwischen dem Maghrib und dem Isha-Gebet, wenn wir sagen, dass das Witr erst nach dem Isha-Gebet beginnt, dann in diesem Fall, angenommen, er beginnt mit dem Witr-Gebet und weiß nicht, dass die Isha-Zeit noch gar nicht eingetroffen ist und er merkt das erst mitten im Gebet, dass er das Isha noch gar nicht verrichtet, die Isha-Zeit noch gar nicht eingetroffen. In diesem Fall fügt er einfach eine Raka'a zu dem hinzu, was er eigentlich verrichten wollte, damit es wieder von gerader Anzahl wird. Der zweite Fall ist, wenn du am Ende der Nacht dein Witr-Gebet verrichten möchtest und stell dir vor, während du dein Salah verrichtest, beginnt die Fajr-Zeit. Du hörst den Adhan und die Fajr-Zeit hat in diesem Moment begonnen. Dann stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt des Salah beginnt die Fajr-Zeit. Wenn die Fajr-Zeit beginnt, bevor du in den Ruku' gegangen bist, bevor du Allahu Akbar gesagt hast, und dieses Takbir ist der Takbir nach dem Lesen des Koran, das heißt, bevor du in den Ruku' übergegangen bist, dann hast du deine Zeit verpasst und du beendest dieses Gebet als ein Gebet mit gerader Anzahl. Das heißt, statt dass du ein Raka'a verrichtest, fügst du noch eine weitere hinzu. Der zweite Fall ist, dass du in den Ruku' schon gegangen bist und in diesem Moment erfährst du, dass die Fajr-Zeit jetzt eingetroffen ist. In diesem Fall darfst du das Gebet als ein Witr-Gebet zu Ende führen, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat darauf hingewiesen, dass man, sobald man eine Raka'a vor Sonnenuntergang erwischt, hat man das Asr-Gebet noch verrichtet, rechtzeitig erwischt, und sobald man vor Sonnenaufgang ein Raka'a erwischt hat, hat man bereits das Fajr-Gebet noch erwischt. Und eine gesamte Raka'a ist hier nicht gemeint, sondern richtigerweise ist ausreichend, wenn man den Ruku' dieser Raka'a erreicht. Das ist eine Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Dieses Witr-Gebet, haben wir gesagt, ist ein Gebet von ungerader Anzahl. Und wenn wir sagen, es ist von ungerader Anzahl, stellt sich die Frage, wie viel Raka'a darf man denn verrichten beim Witr-Gebet? Was ist die Mindestanzahl und gibt es auch eine Höchstanzahl? Gibt es eine Mindestanzahl? Mit Sicherheit gibt es eine Mindestanzahl. Und die richtigere Ansicht unter den Ulama ist, dass es eben eine einzige Raka'a ist. Wenn man eine einzige Raka'a verrichtet als Witr-Gebet, hat man das Mindeste getan, um dieses Gebet zu verrichten. Der Beweis dafür ist eine Überlieferung über Abdullah ibn Umar. Er berichtet, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über das Nachtgebet fragte. Und das Witr ist ein Teil des Nachtgebetes, denn es verrichtet man in der Nacht. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das Nachtgebet wird in zwei Abschnitten verrichtet. Also immer zwei Raka'a, dann zwei Raka'a, dann zwei Raka'a, dann zwei Raka'a. Wenn jemand befürchtet, dass der Morgen eintrifft, soll er ein Raka'a verrichten, sodass seine gerichteten Gebete von ungerader Anzahl sind. Und das ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, eine Anordnung im Sinne von, er hat ihm beigebracht, wie er dieses Gebet zu verrichten hat. Er sagte, bitte immer zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, wie du möchtest. Und am Ende der Nacht, wenn du Angst hast, dass die Fajr-Zeit gleich eintrifft, dann betest du eine Raka'a, damit deine gesamten Gebete von ungerader Anzahl gewesen sind. Und aus diesem Hadith sind wir vorsichtig und dürfen nicht ihn falsch verstehen an folgender Stelle, als er sagte, das Nachtgebet wird in zwei Abschnitten verrichtet. Heißt es, dass man das Gebet auf andere Art nicht verrichten darf? Vorsicht, das hat er nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Das hast du vielleicht verstanden aus diesem Hadith. Das meint man Mafhum, das heißt Mafhum auf Arabisch. Und das hat er aber nicht gesagt. Es ist ein Unterschied, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, Mantuq, oder ob du etwas verstehst aus seiner Aussage, das nennt man Mafhum. Und das, was man versteht aus einer Aussage, also indirekt kann man sagen, muss nicht immer richtig sein. Das muss man untersuchen. In diesem Fall ist es zum Beispiel falsch. Wenn du nämlich sagst, man darf nur in zwei Abschnitten beten, dann ist es falsch, weil es auch überliefert worden ist, dass er sallallahu alaihi wasallam einmal vier Raka'a auf einmal verrichtet hat. Oder wenn du das Witr-Gebet mit einfügst, dann hat er sogar fünf Raka'a zusammenhängend verrichtet oder sogar sieben Raka'a zusammenhängend verrichtet oder sogar neun Raka'a zusammenhängend verrichtet, alaihi salatu wassalam. Aber aus dieser Überlieferung ergibt sich die Ansicht der Mehrheit der Ulama, der Mehrheit der frühen und späten Gelehrten, dass man eine einzige Raka'a verrichten darf. Wenn wir sagen, man darf eine Raka'a verrichten, eine einzige Raka'a verrichten, dann bedeutet das erstens, du kannst nach dem Isha-Gebet, wenn du das Sunna-Gebet verrichtest oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, kannst du danach vor dem Fajr eine Raka'a verrichten und du hast dein Witr-Gebet verrichtet. Das bedeutet das. Dann hast du dein Nachtgebet verrichtet auf die minimale Art und Weise. Es bedeutet aber auch, dass man, wenn man in der Nacht gebetet hat, zwei Raka'a, zwei Raka'a, zwei Raka'a, zwei Raka'a und so weiter, und jetzt sein Witr-Gebet verrichten möchte, darf man es auch als eine einzige Raka'a verrichten. Und man muss es nicht in drei Raka'a verrichten. Warum? Weil wir gesagt haben, dass eins die Mindestanzahl ist. Unabhängig also davon, ob du vorher gebetet hast, zwei Abschnitte gemacht hast, oder ob du vorher keine zwei Abschnitte gemacht hast. Das ist also die Mindestform dieses Gebetes. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat aber natürlich auch das Witr-Gebet in 3 Rak'a verrichtet. Und es ist überliefert worden, dass er alaihi salatu wasalam in den 2 Rak'a vor der letzten Rak'a die folgenden beiden Suren gelesen hat nach der Fatiha. In der ersten von den 3 Rak'a nach der Fatiha, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. In der zweiten Rak'a nach der Fatiha, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Und in der dritten Rak'a nach der Fatiha, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Das ist überliefert worden in einem Hadith. Und auch ist eine folgende Überlieferung, gibt es auch, dass es heißt, Abdul Aziz ibn Jurayj sagte, wir fragten Aisha, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Witr-Gebet zu lesen pflegte. Sie sagte, er las in den ersten سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. In der ersten. In der zweiten قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Und in der dritten قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Und die beiden Suren, bei denen man Zuflucht sucht. Das heißt also قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Das heißt, in der letzten Rak'a wird man also dann nach der Fatiha 3 Rak'a verrichten. Das ist alles überliefert worden. Das heißt, am besten ist es, wenn man mal das eine macht und manchmal auch mal das andere macht, dann setzt man die Sunna auf die beste und auf die vollkommenste Art und Weise um. Und die Überlieferungen sind zahlreich darüber, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sein Witr-Gebet verrichtet hat. Und sie weisen darauf hin, dass wie auch das Gebet freiwillig ist, bist du nicht gebunden an eine bestimmte Form, die überliefert worden ist. Am besten ist es natürlich, das Gebet so zu verrichten, wie es in diesen Überlieferungen überliefert worden ist. Aber angenommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass er einmal nachts 7 Rak'a verrichtet hat. Heißt es, dass man nur 7 verrichten darf? Nein, man darf auch 9 Rak'a verrichten. Man darf auch mehr verrichten, man darf auch weniger verrichten. All das ist überliefert worden im Propheten. Oder ein anderes Beispiel. Es ist über ihn überliefert worden, dass er in 2 Abschnitten gebetet hat. 2 Rak'a, 2 Rak'a, 2 Rak'a. Es ist auch überliefert worden, dass er 4 gebetet hat und 4 gebetet und dann 3 gebetet hat. Wenn jemand jetzt 2 betet und danach 4 betet, hat er dann ein Vergehen begangen? Er hat kein Vergehen begangen. Weil diese Angelegenheit ist nicht so eng zu betrachten, denn es handelt sich um freiwillige Gebete in der Nacht. Und das Ziel davon ist es, Allah subhanahu wa ta'ala viel zu gedenken und viel für ihn zu stehen im Gebet. Beziehungsweise viel Koran zu lesen. Es ist über den Propheten a.s. überliefert worden, dass er die Leute, wie wir gerade eben gesagt haben, jemand kam zu ihm, hat ihn gefragt, wie betet man das Gebet in der Nacht? Er sagte, du betest immer 2, 2, 2, 2 und so weiter. Und wenn du Angst hast, dass die Fajr-Zeit eintrifft, betest du eine Rak'a. Das heißt, der Gesandte a.s. hat ihm keine Sache vorgegeben. Warum? Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine mag viel beten und wenig Koran lesen, weil er nicht viel Koran auswendig kann. Der andere mag lieber weniger Rak'at machen und viel Koran lesen, weil er will die Zeit nutzen, um den Koran zu wiederholen bzw. zu verinnerlichen und so weiter und so fort. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Deswegen der Gesandte Sa'asim hat ihm keine bestimmte Sache vorgegeben. Der eine mag viel Sujud machen, also soll er 4 Rak'at verrichten, viele Rak'at verrichten. Und der andere mag weniger, ihm ist das Koranlesen wichtiger und das Dua machen wichtiger. Insofern sind beide diese Möglichkeiten, Alhamdulillah, uns gegeben, über Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Gesandten sallallahu alaihi wasallam dafür belohnen, dass er uns diese Botschaft überbracht hat, alaihi salatu wassalam. Deswegen in der Praxis, da er alaihi salatu wassalam nichts Bestimmtes an Rak'at vorgegeben hat, sehen wir, dass er es auch unterschiedlich gemacht hat. Er hat mündlich gesagt, dass man eine verrichten darf. Er hat praktisch 3 verrichtet. Er hat auch schon mal 5 Rak'a verrichtet. Er hat auch 7 verrichtet. Er hat auch 9 verrichtet. Er hat auch 11 verrichtet. Er hat auch 13 verrichtet, alaihi salatu wassalam. Insofern, die Sache ist also, Alhamdulillah, offen. Es gibt keine bestimmte Einschränkung, weder, also keine bestimmte Einschränkung nach oben, aber natürlich nach unten mindestens ein Rakat, und sonst hast du gar kein Salah in diesem Moment verrichtet. Ebenso befindet sich die Gesetzlichkeit des Witr-Gebetes nicht nur in der Sunna des Propheten a.s.w., beziehungsweise Gesetzlichkeit des Nachtgebetes, sondern auch im Koran Karim. Das Witr-Gebet haben wir gesehen aus Surat al-Fajr, Allah schwört dabei, und ebenso das Nachtgebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Das O du Verhüllter, bete in der Nacht bis auf einen kleinen Teil davon. Nisfahu oder die Hälfte davon, aw inqus minhu qalilan oder etwas weniger davon. Und diese Ayat weisen darauf hin, dass man nachts die gesamte Zeit in der Nacht beten darf und dass es keine bestimmte Anzahl gibt, die man einhalten muss. Die Frage ist nur, wie viel kannst du regelmäßig verrichten? Wenn du regelmäßig eine bestimmte Zahl hast, die du regelmäßig machst, ist besser, als wenn du ab und zu betest und gar nicht betest. Also mal viel betest und mal gar nicht betest. Also lieber betest du jeden Tag zum Beispiel deine 5 Raka'a, als dass du einmal 11 betest und dann einen Tag mal gar nicht betest. Deswegen lieber wenig und gleich und regelmäßig, lieber wenig und regelmäßig, als mal viel und auch mal ab und zu gar nicht. Deswegen guckt jeder Mensch auf sich selbst, wie es für ihn am besten ist. Sollte jemand mehr als 5 Raka'a verrichten und 7 und 9 und sich an 11 gewöhnen können und noch mehr, dann sagen wir ihm, du darfst natürlich noch mehr verrichten, aber es wäre jetzt besser, wenn du auch an der Qualität arbeitest. Es wäre auch besser, an der Qualität arbeitest. Denn der Gesandte a.s. hat meistens 11 Raka'a verrichtet, wie uns Aisha radiallahu anha überliefert hat. Sie sagt sogar, ich wüsste nicht, dass der Prophet a.s. Irgendwann mal mehr als 11 gemacht hätte. Natürlich, wir haben gerade gelernt, dass er es auch gemacht hat, mehr als 11, weil sie redet ja nur von ihrer Nacht, die redet ja nur von einer von 9 Nächten. Der Prophet a.s. war, alle 9 Nächte war bei ihr. Und also sie sagt, was sie gesehen hat. Das heißt nicht, dass andere Frauen nicht was anderes gesehen haben von ihm, a.s. Aber diese Sache bedeutet, wenn du sollst nicht nur auf die Quantität achten, auf die Menge der Rakat, und natürlich auch auf die Qualität der Rakat achten. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist in der Nacht gestanden, bis seine Füße Risse bekommen haben, beziehungsweise angeschwollen sind. Und das bedeutet, dass er lange im Gebet stand. Und am Ende seines Lebens konnte er nicht mehr lange stehen. Dann hat er sein Gebet im Sitzen verrichtet und ist dann kurz bevor er zum Rukuh übergegangen ist, aufgestanden, a.s. Natürlich, wenn jemand sagt, bedeutet die Tatsache, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Aisha meistens 11 oder immer 11 gebetet hat, bedeutet das, dass man nicht mehr als 11 beten darf? Sagen wir auf keinen Fall. Denn er hatte selbst, a.s. die Einschränkung gar nicht gemacht. Und nur weil er, a.s. das maximal gemacht hat an 11 Rakat, oder wir haben bewiesen, dass mehr sind, aber angenommen, selbst wenn er mal das nur 11 gemacht hätte, dann bedeutet das nicht, dass man nicht mehr machen darf als dies. Weil er hat ja gesagt, dass man nachts beten soll, bis man befürchtet, dass die Fajr-Zeit eintrifft, dann soll man einen Rakat verrichten. Das ist ja auch die Ansicht der allermeisten Ulama, früher und später, rahimahumullah ta'ala. So viel zu den Anzahl der Rakat im Witr-Gebet. Im Witr-Gebet gibt es eine Besonderheit, die es in fast keinem anderen Gebet gibt. Das ist das sogenannte Qunut-Dua. Qunut-Dua, damit meinen wir, dass wir ein Bittgebet sprechen, wenn wir in der letzten Rakat des Witr-Gebetes sind. Wenn du also gemäß der Sunna nach der Fatiha in der letzten Raka'a Qul Wallahu Ahad gelesen hast, dann gleich danach oder nachdem du dich vom Ruku' aufrecht wieder hingestellt hast, ist es Sunna, ein Bittgebet zu sprechen. Man hat also die Wahl, beides ist authentisch überliefert worden über ihn, alayhi salatu wassalam, vor dem Ruku' als auch nach dem Ruku', dass man ein Dua dabei spricht. Und dieses Dua ist ebenfalls eine Sunna, dass man es spricht. Und der Beweis dafür, dass man es vor dem Ruku' machen darf, ist eine Überlieferung über Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع. وبن كعب berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم das Bittgebet vor der Verbeugung sprach. Und dass man das Bittgebet auch nach dem Rukuh sprechen darf, ergibt sich aus mindestens zwei Tatsachen. Erstens, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم in Krisensituationen, wenn er in Krisensituationen Dua gesprochen hat im Salah, hat er es auch nach dem Ruku' gemacht. Und das weist darauf hin, dass diese Stelle eine Stelle ist, in der man dieses Dua sprechen darf. Und dafür spricht die folgende Überlieferung von Anas, radiallahu anhu. Er sagte, also Anas Malik wurde über das Qunut im Morgengebet gefragt. Wie gesagt, das ist in Krisensituationen, nicht in normalen Morgengebet, nicht zu normalen Zeiten. Er sagte, wir pflegten sowohl vor dem Ruku' als auch danach das Qunut zu sprechen. Und ebenfalls ein spezifischer Beweis, dass es auch im Witr-Gebet Sunnah ist, es nach dem Ruku' zu sprechen, ist die Überlieferung von Al-Hasan ibn Ali, radiallahu ta'ala anhuma. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali ist der Enkel des Propheten, alaihi wasallam, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehrte mich, sobald ich meinen Kopf im Witr-Gebet gehoben habe und nur noch die Niederwerfung bevorsteht, zu sagen, was das Bittgebet, das Bekannte, das überliefert worden ist. Das heißt also, wenn nur noch die Niederwerfung bevorsteht, das heißt also, bevor ich mich niederwerfe, das heißt, ich habe mich hochgehoben vom Ruku'. Was soll man sagen beim Bittgebet? Beim Bittgebet, erst einmal darf man jedes Bittgebet sprechen. Jedes Bittgebet darf man sprechen. Es gibt also keine bestimmte Vorgabe, die man einhalten muss. Dass Allah Azza wa Jal um alles Gute in diesem Leben als auch im nächsten Leben bitten. Allerdings gilt eine Regel, sie lautet, Überliefertes ist besser als nicht Überliefertes. Und dieser gleiche Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhuma, berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm folgendes Bittgebet im Witr-Gebet beigebracht hat. Ich lese es vor, damit wir wissen, welches es ist. Ansonsten natürlich, man sollte das auswendig lernen, weil man ja sowieso jeden Tag dieses Gebet verrichtet. Und es fällt einem inshallah ta'ala leicht, dieses Bittgebet aufzusagen, wenn man es jeden Tag sagt. Er sagte diesem Bittgebet, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, gerade wenn man für andere Leute das Gebet anführt, dass man, liebe Geschwister, sich an den Wortlaut hält, der über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und dass man nichts an diesem Wortlaut verändert. Denn wenn man regelmäßig vorbetet, gerade im Ramadan, im Witr-Gebet am Ende des Tarawih, und wenn man dort diesen Wortlaut verändert und Worte hinzufügt oder Worte weglässt oder eigene Worte formuliert, dann lernen das die Leute automatisch auswendig. Gerade wenn das 30 Mal im Monat geschieht. Die Leute lernen das auswendig und sie denken, dass es eine Sunna ist, den Wortlaut so einzuhalten, wie der Imam es vorgesagt hat. Deswegen sollte man besonders an dieser Stelle darauf achten, dass man den Wortlaut, der überliefert worden ist, sie ihn einhält. Auch ist es Sunnah, dass man in diesem Bittgebet die Hände hebt, das heißt, dass man die Handinnenflächen der beiden Hände nach in Richtung Himmel zeigen lässt. Dieses Bittgebet, dieses Qunut, ist Sunnah sowohl im Ramadan als auch außerhalb vom Ramadan. Denn als der Prophet alaihissalatu wassalam seinem Enkel Al-Hasan radiallahu anhu das Bittgebet beigebracht hat, hat er ihm nicht gesagt, das Bittgebet spricht man nur im Ramadan oder in der zweiten Hälfte vom Ramadan oder an manchen Nächten, an manchen Nächten und an manchen Nächten lässt man es weg. Das hat er nicht gesagt. Deswegen ist es eine Sunna, dass jeden Abend dieses Bittgebet zu sprechen. Jedes Mal, wenn man das Bittgebet spricht, jedes Mal, wenn man das Bittgebet verrichtet, es ist eine Sunna, dieses Bittgebet zu sprechen. Wenn man das Witr-Gebet verrichtet, verrichtet man es entweder alleine beziehungsweise als Imam oder auf der anderen Seite, es kann sein, dass man es hinter einem Imam verrichtet. Wenn man es hinter einem Imam verrichtet, dann ist das Einzige, was der Ma'mum während des Bittgebetes sagen darf, Amin. Amin bedeutet so viel wie O Allah, erhöre. O Allah, erhöre. Auf Arabisch Allahumma stajib. Und wann sagt man O Allah, erhöre? Wenn der Imam um etwas gebeten hat. Das heißt also, wenn der Imam sagt zum Beispiel Rabbana atina fid dunya hasana, darf man sagen Amin. Wa fil akhirati hasana, darf man sagen Amin. Wa qina azab an-nar, sagt man Amin. Warum? Das heißt, o Herr, gib uns in diesem Leben Gutes, im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Qual der Hölle. Allerdings, wenn man als Imam, wenn der Imam Allah Azza wa Jalla lobpreist, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala gelobt wird, Allahumma laka alhamdu kulluh, wa laka ashukru kulluh, wa ilayka yurja'u al-amru kulluh und so weiter und so fort, dann ist der Imam ruhig, weil in diesem Moment macht es keinen großen Sinn zu sagen, oh Allah, erhöre. Weil er hat ja kein Dua im eigentlichen Sinne gesprochen. Deswegen in diesem Fall schweigt man. Und der Beweis ist erstens natürlich, dass es nicht überliefert worden ist, irgendetwas zu sagen, weder Subhanallah noch irgendwas anderes. Und auch kann man das ableiten aus der Fatiha. Aus der Fatiha, denn in der Fatiha lesen wir Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Und all diese drei Ayat waren eine Lobpreisung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn du auch möchtest, kannst du Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in auch reinpacken. Das ist alles eine Lobpreisung Allahs. Und was sagt man dahinter? Gar nichts. Aber sobald man sagt, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa rad-dallin, sagt man Amin. Warum? Weil hier bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um etwas. Deswegen ist es angebracht, als Imam, als auch als Ma'mum in diesem Fall, Amin zu sagen. Allah weiß am besten Bescheid. Manche Leute, wenn sie Dua machen, reiben sich das Gesicht ein, nachdem sie mit dem Dua fertig sind. Hat diese Sache einen Ursprung? Na'am, die Sache hat einen Ursprung in einem Hadith, der umstritten ist. Ein Hadith, der umstritten ist. Und deswegen, bei solchen Angelegenheiten, was heißt der Hadith umstritten? Das heißt, manche Gelehrte sind der Ansicht, dass er da'if ist und andere sind der Ansicht, dass er hasan ist. Dass manche sagen, er ist unauthentisch und andere sagen, er ist authentisch. Und in solchen Angelegenheiten ist es kein Grund, sich mit seinem Bruder in die Haare zu kriegen oder dass man sich mit ihm zankt und streitet, sondern jeder handelt nach dem, was er von seinem Lehrer und seinem Gelehrten gelernt bekommen hat. Das heißt, wenn dein Lehrer dir beigebracht hat, dass es eine Sunna ist und er stützt sich auf diesen Hadith und er ist der erfolgte Ansicht derjenigen Gelehrten, die diesen Hadith als authentisch bezeichnet haben, dann handelt er nach seiner Überzeugung. Und im Gegenteil, du sollst ihn sogar dabei unterstützen. Solange er davon überzeugt ist, dass dieser Hadith authentisch ist, dann soll er auch danach handeln. Auch wenn du nicht davon überzeugt bist, dass dieser Hadith authentisch ist, wenn du überhaupt das Recht hast, dich darüber zu unterhalten. Ansonsten folgst du das, was dein Lehrer dir in dieser Hinsicht beigebracht hat. Eine Neuerung ist es allerdings, wenn man, nachdem man ein Gebet gesprochen hat, nicht nur sein Gesicht einreibt und dann mehr als sein Gesicht einreibt, noch andere Teile des Körpers mit einreibt. Das ist nicht überliefert worden, das ist eine Erneuerung. Noch schlimmer ist es, wenn es im Gebet stattfindet. Wenn man sein Witr-Gebet verrichtet, dann stellt sich oft die Frage, darf man danach noch ein weiteres Gebet verrichten oder nicht? Denn manchmal geschieht es, dass man sein Witr-Gebet verrichtet hat und man möchte danach weiter beten. Und dann kommt das Problem, dass in einem Hadith heißt es, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. Das heißt, macht das letzte Gebet in der Nacht zu einem Gebet ungerader Anzahl. Und wenn man schon gebetet hat und möchte danach noch weiter beten, wie soll das dann funktionieren? Sobald man betet, hat man diesem Hadith zuwider gehandelt. Zunächst einmal müssen wir klären, ist diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verpflichtend oder ist es empfehlend? Und die Antwort lautet eindeutig aus zweierlei Hinsicht, dass es eine empfehlende Aussage ist des Propheten a.s. Das bedeutet, dass man dem Hadith zuwiderhandeln würde, dann würde man keine Sünde begehen, sondern man hätte eben die Vollkommenheit verpasst. Und der Beweis dafür ist erstens ein logischer Beweis: Das Witr-Gebet an sich ist keine Pflicht. Wie sollte es dann Pflicht sein, dass man es am Ende der Nacht verrichtet? Zweitens, das Witr-Gebet, es ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Witr-Gebet noch zwei Rak'a verrichtet hat. Und Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala sagte, das hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht, um zu beweisen, um zu zeigen, dass man auch nach dem Witr-Gebet noch dass man auch nach dem Gebet noch beten darf. Dass es nicht dann eben verboten ist zu beten. Die verbotenen Zeiten sind bekannt und kein Gelehrter hat gesagt, dass nach dem Witr-Gebet es verboten ist, ein Gebet zu verrichten. Deswegen sollte man in die Verlegenheit kommen, man darf danach beten. Aber wie sollte man es am besten machen, das ist die Frage. Denn manchmal geschieht es, dass man hinter dem Imam ist. Und der Imam wird sein Witr-Gebet verrichten. Und ich möchte aber am Ende der Nacht noch weiter beten. Was soll man in diesem Fall machen? In diesem Fall sagen wir, betest du mit dem Imam dein Witr-Gebet zu Ende? Betest du mit dem Imam ein Witr-Gebet? Denn niemand weiß, ob du am Ende der Nacht noch mal beten wirst. Niemand weiß. Du hast es vor, inshallah ta'ala, aber es ist nicht sicher. Und du bist jetzt im Gebet und der Imam, du bist verpflichtet, dem Imam nachzumachen. Und wenn du ein anderes Gebet hinter dem Imam verrichtest, dann ist es eine Form der Unterscheidung. Betest du also mit dem Imam sein Witr-Gebet? Und wenn du fertig bist, gehst du nach Hause. Und wenn du am Ende der Nacht beten möchtest, nochmal betest du, darfst du beten. Und wenn du es und wenn du so machst wie Abdullah ibn Umar, ist es vielleicht sogar noch besser, denn er pflegte, wenn er nach dem Witr-Gebet nochmal beten wollte, hat er einfach eine einzige Raka'a verrichtet. Dadurch ist sein Witr aufgelöst worden, denn ungerade bis ungerade wird wieder gerade. Und dann hat er am Ende der Nacht nochmal sein Witr-Gebet verrichtet. Sollte man sein Witr-Gebet verpasst haben, verrichtet man es tagsüber, das heißt am Vormittag zwischen nach dem Sonnenaufgang und vor dem Mittag. Nach dem Sonnenaufgang und vor dem Mittag. Und dann wird es einem gut geschrieben, als hätte man es rechtzeitig verrichtet. Und dieses Witr-Gebet verrichtet man dann aber nicht als Witr, sondern man verrichtet es in gerader Anzahl. Das heißt also, wenn du ein Gebet bei Nacht normalerweise betest du drei Raka'a, aber du hast diese Nacht drei Raka'a nicht schaffen können, weil du eben verschlafen hast oder was auch immer, in diesem Fall betest du am Vormittag statt drei, vier Raka'a. Statt drei, vier Raka'a und du betest dieses Gebet leise und ohne Dua al-Qunut. Du betest einfach zwei Raka'a und nochmal zwei Raka'a und dann wird es dir inshallah ta'ala gut geschrieben, als hättest du es am Ende, als hättest du es zu dem Zeitpunkt gebetet, wie du es normalerweise verrichtest. Wir haben, allgemein reden wir gerade über das Nachtgebet, auf Arabisch Salatul Layl oder Qiyamul Layl. Und das Witr-Gebet davon ist eine spezielle Form, weil es ist das Gebet in der Nacht von ungerader Anzahl. Es gibt eine weitere spezielle Form, das ist das sogenannte Tarawih-Gebet. Denn dieses Gebet ist dasjenige Nachtgebet, das man im Ramadan verrichtet. Und dieses Gebet unterscheidet sich nicht großartig vom Nachtgebet zu anderen Zeiten, das heißt außerhalb von Ramadan, außer in der Hinsicht, dass es Sunna ist, dieses Gebet in der Moschee, in der Gemeinschaft der Muslime, mit der Gemeinschaft der Muslime zu verrichten. Das heißt, normalerweise, außerhalb von Ramadan, ist es keine Sunna, dass man gemeinsam sein Nachtgebet verrichtet. Und auch keine Sunna, dass man die Leute dazu aufruft, in der Gemeinschaft das Witr-Gebet oder das Nachtgebet zu verrichten. Aber im Ramadan ist es anders. Im Ramadan ist es eine Sunna, dass man das Nachtgebet in der Gemeinschaft der Muslime verrichtet. Und das Tarawih-Gebet kommt vom arabischen Wort Raha. Und Raha bedeutet das Ausruhen. Und es wurde deswegen so genannt, weil man sich zwischen den Rakat, weil sie so lang waren, ausgeruht hat, um seine Kräfte zu sammeln. Das ist ursprünglich der Fall, aber es das heißt nicht, dass es unbedingt so sein muss. Weil wenn du wenig betest, dann brauchst du auch keine Zeit, um dich deswegen auszuruhen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dieses Gebet mit den Muslimen verrichtet, im Ramadan, in der Gemeinschaft. Er hat es zwar nicht immer gemacht, das heißt, er hat es ein paar Mal gemacht und dann hat er es ausgelassen. Aber warum hat er das gemacht? Weil er Angst hatte, dass dieses Gebet zur Pflicht wird für die Muslime. Deswegen hat er das Gebet dann aufgehört, in der Gemeinschaft, in der Moschee zu verrichten. Später aber ist Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala auf die Idee gekommen und hat sich gesagt, der Grund, warum der Prophet alaihissalatu wassalam das Gebet damals nicht mit der Gemeinschaft weiter verrichtet hat, dieser Grund, der besteht eigentlich gar nicht mehr. Denn jetzt besteht gar keine Angst mehr nach seinem Ableben, alaihissalatu wassalam, besteht keine Angst mehr, dass das Gebet Pflicht wird. Deswegen hat er den Leuten gesagt, ihr sollt jetzt zusammen in der Gemeinschaft wieder beten. Und dann war der Imam Ubay ibn Ka'b und auch Tamim ad-Dari, wie es eine Überlieferung heißt, möge Allah azawajal mit ihnen zufrieden sein. Insofern ist es eine Sunna, die der Prophet alaihissalatu wassalam angefangen hat. Und dann hat er sie ausgesetzt, aus einem bestimmten Grund. Und dann kam Umar radiallahu ta'ala anhu und hat diese Sunna wieder zum Leben gerufen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Manchmal hören wir auch einen anderen Begriff, der auch passt in dieses Thema Nachtgebet, Qiyamul Layl, das sogenannte Tahajjud. Und Tahajjud wird verwendet für dasjenige Gebet, das man in der Nacht verrichtet, wenn man vorher geschlafen hat. Es ist also das gleiche Nachtgebet. Manche Leute schlafen nachts und danach beten sie. Andere Leute bleiben die ganze Nacht wach und beten. Manche beten am Anfang der Nacht. Das ist nur jetzt hier ein bestimmter Fall. Aber das Gebet ist genau das gleiche Gebet. Und es kommt vom arabischen Wort Hajada. Und Hajada bedeutet nachts wachen. Also eine Person, die gemeint ist aber hier konkret, dass man also am Anfang geschlafen hat und sich ausgeruht hat, damit man am Ende der Nacht betet. Das ist natürlich das wertvollste Gebet, weil es das anstrengendste ist, nachdem man seinen Schlaf genossen hat, aufzustehen und für Allah azzawajal freiwillig zu beten. Und auch wissen wir, dass die beste Zeit, das Nachtgebet zu verrichten, die Zeit vor der Morgendämmerung ist. Das heißt, im letzten Drittel der Nacht. Denn im letzten Drittel der Nacht findet das göttliche Hinabsteigen statt. Und deswegen ist es am wertvollsten, dass man zu dieser Zeit betet. Aber das soll einen Muslim nicht davon abhalten, am Anfang der Nacht zu beten oder in der Mitte der Nacht zu beten, wenn er nicht sicher ist, ob er wirklich am Ende der Nacht rechtzeitig aufwacht. Denn das Fajr-Gebet ist wichtiger. Und deswegen, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu zum Beispiel, sagte, dass mein innigster Freund, sallallahu alaihi wasallam, hat mir dringend empfohlen, das Witr-Gebet zu verrichten, bevor ich mich schlafen lege. Offensichtlich wusste er von ihm, dass er für ihn ist besser ist, dass es für ihn besser ist, wenn er sein Gebet am Anfang der Nacht verrichtet, beziehungsweise vor sich schlafen legt. Das kann ja auch schon Mitte der Nacht sein, je nachdem, wann er sich hinlegt, alaihi salatu wassalam. Und auch das Gleiche, was wir beim Nachtgebet, im Nachtgebet gesagt haben, es gibt keine bestimmte Anzahl von Raka'a. Das Gleiche gilt auch hier im Ramadan. Das ist das gleiche Gebet. Ob man es innerhalb von Ramadan verrichtet oder außerhalb von Ramadan verrichtet, man darf so viel Raka'a verrichten, wie man möchte. Allerdings soll man es den Leuten nicht unnötig schwer machen, indem man zu viele Raka'a verrichtet oder indem man auch zu wenig Raka'a verrichtet und dabei zu lange liest. Wenn wir im Ramadan sind, kann es zu einem bestimmten Konflikt kommen für manche gläubigen Geschwister. Und zwar, sie sind zum Beispiel daran gewöhnt, ihr Nachtgebet auf eine bestimmte Art und Weise zu verrichten. Sei es hinsichtlich der Zeit oder hinsichtlich der Länge. Das heißt, bei der Länge wird es keinen Konflikt geben, inshallah ta'ala, wie sich logisch ergibt, aber sagen wir mal hinsichtlich der Zeit. Meistens wird in den Moscheen das Nachtgebet im Ramadan wann verrichtet? Nach dem Isha, im Anschluss an das Isha-Gebet. Wenn aber der gläubige Bruder daran gewöhnt ist, das Nachtgebet am Ende der Nacht zu verrichten und er, das ist auch wichtig, nicht beides machen kann, weil es ihm zu viel wird, und er möchte eins von beiden Dingen machen, dann stellt sich die Frage, was ist besser für ihn? Ist es besser für ihn, dass er das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, am Anfang der Nacht? Oder ist es besser für ihn, dass er das Nachtgebet am Ende der Nacht verrichtet, selbst wenn er es alleine macht? Und die Antwort lautet, dass die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass es besser ist, das Gebet am Ende der Nacht zu verrichten, selbst wenn man es alleine verrichtet. Und das war auch manche Sahaba so praktiziert, wie zum Beispiel Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Er war eben der Meinung, so heißt es in einer Überlieferung von Abdurrahman ibn Abdul Qari, sagte, ich ging einmal mit Umar ibn Khattab in einer Ramadan-Nacht in die Moschee hinaus, als die Leute gerade in einzelnen Gruppen zerstreut beteten. Das war also bevor Umar die Leute gesammelt hat hinter einem Imam. Der eine betete alleine, ein anderer betete, während mit ihm eine kleine Gruppe betete und so weiter. Da sagte Umar, ich denke, es wäre besser, wenn alle einem Leser, das heißt einem Imam, zuhören würden. Hiernach entschloss er sich und versammelte sie hinter Ubay ibn Ka'b. Ich bin dann mit ihm an einer weiteren Nacht hinausgegangen, während die Leute hinter ihrem Leser beteten. Umar sprach, welch gute Neuerung. Dann sagte er, dasjenige Gebet, das sie verschlafen, ist aber besser als das, das sie gerade verrichten. Und er sagte, der Überliefer sagt, er meinte damit das Ende der Nacht, denn die Leute beteten zu Beginn der Nacht. Und offensichtlich hat er, wie man deutlich erkennen kann, nicht mit ihnen mitgebetet, auch nicht der mit ihm war. Und das weist darauf hin, dass das Gebet am Ende der Nacht wertvoller ist. Denn einer der Argumente ist natürlich, weil es eben ein Khalifa Rashid ist, einer der besonnenen, rechtgeleiteten Khulafa, über die der Prophet a.s. gesagt hat, dass wir uns an ihnen orientieren sollen und ihrer Sunna folgen sollen. Das genügt für uns heute, inshallah ta'ala, liebe Geschwister. Wir haben heute, alhamdulillah, das gesamte Nachtgebet besprochen, insbesondere das Witr-Gebet und das Tarawih-Gebet. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, den Erfolg verleihen, dass wir das nächste Ramadan erleben dürfen. Und möge Allah azza wa jalla uns zu denjenigen machen, die diesen Ramadan inshallah ta'ala erfolgreich bestehen werden, sowohl hinsichtlich des Fastens in erster Linie, denn das ist wirklich Fard, das ist eine Säule der Religion, als auch hinsichtlich der Gebete, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.